Kundgabe 5774. Empfangen durch Bertha Dudder am 24.09.1953. Bedeutsamkeit des Erdenwandels. Es soll euch Menschen ein Hinweis gegeben werden auf die Bedeutsamkeit eures Erdenwandels, damit ihr nicht gedankenlos in den Tag hineinlebet, damit ihr euch der Verantwortung bewusst werdet, damit ihr Sinn und Zweck entsprechend lebet auf Erden. Euer Sein als Mensch ist ein Gnadengeschenk, das ihr gut nützen sollet. Es ist für eure Seele nur eine Gelegenheit, mit einer Schuld sich auseinanderzusetzen und sie abzutragen, bevor sie sich überaus schmerzvoll auswirkt in dem Reich, wo dann die Seele entsprechend dieser Schuld bedacht wird oder darben muss. Dass ihr von einer Schuld belastet seid und worin diese Schuld besteht, muss im Erdenleben euch zur Kenntnis gebracht werden. Und ihr tuet wohl daran, darüber Aufklärung zu begehren und dann euer Erdenleben zweckentsprechend zu leben. Betrachtet ihr aber das Erdenleben nicht als Mittel zum Zweck, sondern als Selbstzweck, dann werdet ihr schwerlich einen Nutzen ziehen während eures Erdendaseins für eure Seele. Und dann habt ihr ein Gnadengeschenk nicht ausgewertet. Ihr habt schlecht gewirtschaftet mit dem Pfund, das euch gegeben wurde, dass ihr eure Seele freikaufen konntet, indem ihr es vermehrtet durch bewusste Arbeit an euch selbst. Kein Mensch bleibt völlig ohne Hinweise, denn die Macht, die euch Menschen geschaffen hat, verfolgt einen Zweck mit dieser Erschaffung und muss euch Menschen daher auf diesen Zweck aufmerksam machen. Und darum spricht sie euch an. Sie hat die Verbindung zwischen ihr und euch möglich gemacht durch das Wort und gibt euch also Kenntnis durch das Wort von eurer Erdenlebensaufgabe, von eurem Zustand und eurem Ziel. Doch ihr Menschen seid zumeist ohne Glauben und leget daher diesem göttlichen Wort keinen Wert bei. Es ist euch etwas unwirklich Scheinendes und daher wirket es auch nicht mehr auf euch. Doch ihr ändert durch eure Einstellung nichts an der Tatsache, dass ihr dann euer Erdenleben vergeblich lebt, wenn nicht der Zweck damit erreicht ist, dass ihr eurer Schuld ledig geworden seid, die Anlass eurer Verkörperung auf Erden ist. Dann hat nur euer Fleisch gelebt, euer Ich aber, die Seele, ist dem Tode nicht entronnen, von dem sie sich befreien sollte während des Erdenlebens. Eure Seele muss nun in leblosem Zustand in das geistige Reich eingehen, das heißt ohne Licht und ohne Kraft, doch bewusst ihrer Existenz. Wie ihr aber andererseits ein Leben in Kraft und Seligkeit beschieden wäre bei rechter Nützung eures Erdenlebens, so ihr glaubtet, was euch gelehrt wurde, was durch das Wort Gottes den Menschen verkündet wird. Stets und ständig werden euch Menschen Hinweise gegeben, doch immer nur in einer Form, die euren Willen nicht unfrei macht. Und eben eures freien Willens wegen muss es euch auch überlassen bleiben, wie ihr euch zu diesen Hinweisen einstellet. Doch Gott wird nicht nachlassen, eindringlich zu euch zu reden, in welcher Form es auch sei. Er wird euch verfolgen mit seinen Mahnungen und Warnungen. Er wird euch Boten senden, die für ihn reden. Er wird euer Verantwortungsbewusstsein zu wecken suchen und alles tun, um euch die Bedeutsamkeit des Erdenlebens klarzumachen, wenngleich es immer eurem freien Willen belassen bleibt, es zweckentsprechend zu leben. Amen.